1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Wieder unter Menschen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ja eine gewisse Zeit oder vielleicht sogar eine lange Zeit keinen Kontakt oder wenig Kontakt zu anderen Menschen hatten. Das kann sein, wenn man im Knast gesessen hat, da hat man zwar Kontakt zu anderen, aber man ist ja doch isoliert so von der Allgemeinheit. Es kann sein, dass man eine schwere Krankheit hatte, die einen sehr isoliert. Es kann aber auch sein, dass man freiwillig die Einsamkeit gesucht hat oder aber man war auf der Flucht oder man ist auf der Flucht. Also wieder unter Menschen, das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Silvana und Hallo. Ist 32. Hallo Silvana. Hallo. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ja, das ist richtig. Warum? Also bei mir ist es, ich habe jetzt erst seit 2010 die Diagnose Autismus und vorher war ich halt die ganze Zeit schon immer, dass ich überhaupt keine Kontakte habe. Also ach, du hast jetzt voriges Jahr erst die Diagnose bekommen, ich bin eine Autistin? Ja, also Asperger-Syndrom habe ich, genau. Asperger? Also die habe ich erst im Februar 2010 bekommen in Freiburg. Wie hat sich dein Leben denn früher so dargestellt? Also ich selber, ich war eigentlich als Kind immer ganz allein, habe für mich immer selber mein Leben dann gemacht irgendwie. Mhm. War auch immer Außenseiter, weil ich bin ja immer dann gegen die anderen gestoßen, wenn man es so sieht. Mhm. Und soziale Kontakte, also ich habe mich auch selber gar nicht getraut. Ich habe mich ja wirklich, kann man so sagen, isoliert. Ich glaube, wir erklären es mal. Also ein Autist, das ist jemand, der sehr in sich zurückgezogen lebt und dem soziale Kontakte große Schwierigkeiten bereiten. Das ist richtig. So kann man sagen. Und soweit ich informiert bin, ist bei das Asperger-Syndrom ist ein Autismus, wo der Autist eine besondere Begabung in einem speziellen Gebiet hat. Ist das bei dir so? Ja, ich zeichne gerne, richtig. Also soweit ich mich erinnere aus Filmen und was ich so gelesen habe, sind das teilweise hohe Begabungen. Also kannst du besonders gut malen? Also ich brauche das alles bildlich. Das heißt dann, ich fange dann an, mir ein Bild, zum Beispiel eine Lilie, also das packe ich mir hin als Bild und das zeichne ich dann, das muss dann 1:1 wirklich auf dem Bild haargenau da sein. Also da brauche ich wirklich 4 Stunden oder sowas, weil so, das muss exakt sein. Du guckst ja eine Lilie an. Zum Beispiel dann zeichne ich diese, genau. Aber die muss dann genauso sein. Zeichnest du die ab oder stellst du die dann weg und zeichnest die aus dem Gedächtnis? Die muss ich neben mir haben, weil ich sonst nicht bildlich fassen kann. Das ist dann auch noch so ein Problem bei mir. Ah. Und wenn du die dann fertig gezeichnet hast, sieht die wirklich fast wie eine Fotografie aus? Also viele sagen, ja, ich sage immer, weil ich bin auch so ein Perfektionist, ich sage immer, kritisch. Ich könnte noch besser werden. Ja. Also ich bin nie zufrieden. Andere sagen halt, das ist schon wirklich super. Ja, nun ist das ja eine anerkannte psychische Erkrankung, ne? Kann man sagen, Autismus? Ja, also ja. Die wurde ja bei mir in Freiburg festgestellt, 2010. Genau, das hast du gerade gesagt. Genau. Als du dann diese Diagnose bekommen hast, wie hast du das aufgenommen? Also am Anfang wurde nur vermutet, dass es das sein könnte. Ich habe natürlich wirklich, bei mir ist eine Welt zusammengefallen. Weil ich dachte, das kann es gar nicht sein, sowas kann ich nicht haben. Ich wusste schon immer, dass ich anders bin, aber dass dann sowas ist, ich habe mich dann erstmal schlau gemacht, was das ist. Ja. Und dann hinterher, wo ich dann richtig gelesen habe, hatte ich dann gedacht, naja, also das ist auch die Diagnose. Ich habe mich richtig auch in Foren überall kundig gemacht. Mhm. Also, es führt kein Weg vorbei, das ist einfach das. Wieso? Jetzt bin ich erleichtert, die Diagnose überhaupt zu haben. Ich wollte gerade sagen, jetzt weißt du, woran du bist. Genau. Und du kannst dich selbst besser verstehen und einschätzen. Richtig. So ist aber dennoch immer wieder, dass ich nicht verstanden werde. Das ist halt ganz schwierig. Du heißt ja unsere Sendung Wieder unter Menschen. Richtig. Das hast du das Gefühl denn gehabt, dass du eigentlich Zeit deines Lebens, obwohl du unter Menschen warst, dennoch alleine warst? Ja, also ich fühle mich, wenn man es so sieht, ich sage bis heute sogar noch, ich bin ganz allein, ich mache alles allein, obwohl ich verheiratet bin. Ach, du bist verheiratet? Ja, auch. Aber dennoch habe ich so das Gefühl, ich mache alles allein. Gelingt dir denn ein, würdest du sagen, das muss ich in deinem Fall, glaube ich, anders fragen. Wie beschreibst du das Gefühl zu deinem Mann? Ja, das ist, ich kann nicht mit, ich kann nicht ohne ihn. Das ist halt schwierig zu sagen. Also am liebsten bin ich auch gerne wieder allein. Also das sind immer so, ich brauche wirklich meine Auszeit. Mhm. Aber ich fühle mich halt auch bei ihm ganz oft, also wir sind ganz oft im Streit, weil ich verstehe nicht, also er versteht mich nicht und andersrum genauso, ich ihn auch nicht. Also wir knallen oft aneinander, das ist ganz schwierig. Kannst du denn aufgrund deiner Erkrankung überhaupt so deine Gefühle, deine psychischen Befindlichkeiten artikulieren und auch ihm mitteilen? Also da muss ich ehrlich sagen, also das kann ich sogar sehr gut. Das kannst du. Das ist auch so einer meiner Stärken, was ich sehr gut ausdrücken kann. Ich kann ganz gut die Gefühle sagen, wie ich mich fühle, was ich denke, aber es kann natürlich auch sein, dass ich dann sehr, also extrem dann reingehe, dass es dann dem Menschen auch wehtun kann, weil ich dann sehr direkt bin. Ja, kann ein Mensch, der unter Autismus leidet, so wie du, kann er jemand anderen sagen, ich liebe dich? Ich sage es zwar, aber fühlen tue ich nichts dabei. Das ist das Schwierige. Das heißt, so im klassischen Sinne liebst du deinen Mann nicht? Das ist eine gute Frage, ja. Also ich kann, wie gesagt, ich kann nicht mit, ich kann nicht ohne. Also ich könnte auch nicht ohne ihn leben, weil ich brauche irgendwas. Ich möchte nicht allein sein auf der anderen Art. Wiederum aber doch, das ist so ein... Kann es sein, aufgrund deiner Erkrankung, dass du eigentlich gar nicht weißt, was wir, die wir die Erkrankung nicht haben, unter Liebe und ich liebe dich verstehen? Ja, also das... Genau, so ist es. So ist es. Das ist genauso auch mit dem Wort Beziehung. Kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Ist genau dasselbe dann. Warum hast du dich denn überhaupt auf eine Beziehung, auf die Beziehung zu deinem Mann eingelassen? Ich habe gehofft, dass es dann vielleicht, dass ich das alles durchbrechen kann. Ich wusste es ja gar nicht, dass ich das überhaupt habe. Das ist ja das. Und habe gehofft, jetzt wird es vielleicht mal besser mit meinem Leben. Aber ich meine, es ist ja besser geworden. Und dennoch habe ich immer noch diese Defizite. Ja. Hast du ein Kind? Ja. Kannst du zu deinem Kind sagen oder darüber denken, ich liebe es? Da ist es jetzt gerade so die Schwierigkeit, ich kann es ja noch nicht mal berühren. Das ist für mich auch, dieser Körperkontakt ist sehr schwer. Und da arbeite ich gerade auch mit, ganz extrem auch mit Verhaltenstherapeuten dran. Wie alt ist das Kind? Das ist jetzt 5. 5? Und du kannst das Kind nicht anfassen? Also es ist schwierig für mich. Ich kann ja den Körperkontakt weder zu meinem Mann sehr gut, kann ich nicht wirklich gut zulassen. Und zu meinem Kind auch wieder nicht. Also das heißt, die ganzen 5 Jahre jetzt sind vergangen, dass du nie mit dem Kind mal gekuschelt hast? Und manchmal ja, also es kommt immer drauf an. Es kommt drauf an. Aber manchmal kann ich es, da kann ich es durchbrechen. Manchmal wiederum gar nicht. Ja. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja. Ist für das Kind natürlich auch schwierig, das dann einzuordnen. Das muss ich das vom Mann holen, ja. Also vom Vater. Ja, und auch der körperliche Kontakt zu deinem Mann geht dir auch nicht so leicht von der Hand. Nee. Also ich habe so von meiner Meinung nach, denke ich, er leidet ziemlich arg, weil er muss ja sehr viel zurückstecken. Hast du denn Spaß an der Sexualität? Nein. Nein? Das gebe ich ganz offen zu, nein. Also du hast es dann mal mitgemacht, weil man es macht und dann bist du auch schon... Ich möchte halt meinen Mann auch nicht enttäuschen. Ich versuche halt immer noch der Norm zu entsprechen. Ich möchte gerne normal sein, aber was ist schon normal? Das wurde mir auch schon von Therapeuten gesagt. Ja, natürlich. Also kein Spaß an Sexualität und Erotik. Also von mir aus bräuchte das gar nicht da sein. Auch Erotik nicht? Nicht wirklich. Überhaupt nicht. Also Anfassung so ist alles gar nicht dein Ding. Also höchstens vielleicht mal über den Kopf streichen, über die Arme oder den Rücken massieren, aber das war's dann auch. Wenn schon nicht mit jemand anderem, hast du Sexualität mit dir selbst? Weniger. Ich bin da mit meinem Körper selber, ich sage mal, ich bin wie gefangen, das ist nicht mein Körper. Ah, verstehe. Wenn man so seltsam gefangen ist, sage ich mal, ich greife das mal auf, was du gerade gesagt hast, entwickelt man da auch irgendwelche besonderen Eigenarten oder Ticks, die vielleicht für andere Leute merkwürdig erscheinen? Also jetzt zum Beispiel nur von meinen Gesichtsmimiken her sagen viele draußen, ich schaue wie ein Drache, ich sollte mal ein bisschen freundlicher schauen. Also immer ein ernstes Gesicht, grimmig. Ja, also ich gucke wohl ziemlich böse, ich merke das gar nicht. Für mich ist das ein ganz normales Sein, wie ich da rumlaufe, aber andere nehmen das anders wahr. Gibt's sonst noch was? Zum Beispiel, es begrüßt mich einer, ich tue den einfach so wegschallen, ich sehe den nicht, das ist für mich nicht sichtbar. Weil ich dann in dem Moment auch nicht, ich kann es nicht. also Kontakte dann praktisch. Also es redet einer und ich kann nicht mit ihm reden, es geht nicht in dem Moment. Wenn du jetzt hier in meinem Studio sitzen würdest, könntest du mir während des Gesprächs in die Augen schauen? Nee, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube es nicht, das ist ganz schwierig. Mhm. Weil ich muss die Person erst ziemlich lang kennen, ja, bis ich das erst kann. Kannst du in einer bestimmten Situation, einer lockeren Situation, mal von Herzen lachen? Kann ich, aber das kommt drauf an, was es ist. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Wann war das? Oh, das ist eine gute Frage. Also momentan bin ich wieder in so einem kleinen tiefen Loch, weil ich auch immer mit depressiven Phasen zu tun habe auch. Ja. Das ist eine gute Frage, wann das war. Auch zum Beispiel, weiß ich jetzt, irgendwelche lustigen Sendungen im Fernsehen, Comedians oder so. Ich verstehe Kovice. Weil dann frage ich mich erst einmal, wie funktioniert das überhaupt? Das kann gar nicht logisch. Also ich sehe das dann immer, dass ich sage, real funktioniert das gar nicht. Also ich überlege erst mal, was ist da der Sinn dahinter? Ach, das ist ja interessant. Das heißt also, wenn die großen, bekannten Comedians im Fernsehen ihre Programme zeigen, sitzt du vor dem Fernsehen und denkst, wie merkwürdig, die lachen jetzt. Warum lachen die? Was? Das war wie bei Rüdiger Hoffmann, der kam mal in Heilbronn und ich habe den absolut gar nicht verstanden. Ich habe mir lieber die Seile oben angeschaut, die waren mir interessanter, als was der da vorne macht. Also kein Lacher, keinen einzigen Lacher. Ich wusste gar nicht, warum ich lachen sollte. Ich stelle mir aber auch das Leben deines Mannes sehr schwer vor. Das ist kompliziert mit Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, aber er scheint dich ja doch sehr zu lieben. Ja, sonst wäre er schon weg. Ich frage mich ganz oft, warum er eigentlich noch da ist, weil ich finde es wirklich bewundernswert, dass er überhaupt bei mir ist. Mhm. So, jetzt ist die Diagnose letztes Jahr gestellt worden. Du hast gerade schon eine Andeutung gemacht, du machst eine Verhaltenstherapie wegen des Kindes. Mhm. Gibt es sonst noch Therapiemöglichkeiten, aus deiner Isolation ein Stück zumindest rauszukommen? Also ich habe es jetzt soweit auch geschafft, weil ich arbeite seit 2008 auch in der Praxis. Und da schaffe ich mit meiner Chefin allein. Das war ja da auch ganz schwierig überhaupt telefonieren. Die Kontakte zu den Patienten. Also es war ja ganz, ganz schwer für mich. Achso, du bist Arzthelferin oder in einer... Ich mache so alles Mögliche, sag man so. In einer Arztpraxis? Ja. Mhm. Also nur Physiotherapie. Aber das klingt doch schon, als ging es so peu à peu nach oben. Ich habe versucht zu kämpfen. Also ich habe immer diesen Kampfgeist nie aufgegeben, weil ich mir immer sage, ich kämpfe, ich will es schaffen. Besteht die Hoffnung, du wirst dich wahrscheinlich sehr, sehr kundig gemacht haben über diese komplexe Erkrankung, besteht die Hoffnung, vielleicht irgendwann ganz normal, was man so normal nennt, wieder oder zu werden? Also das weniger, also die Hände meinen, es kann besser werden auf jeden Fall. Ich merke es ja auch bei mir, dass ich mittlerweile jetzt auch soziale Kontakte teilweise zulassen kann, zwar nicht immer, das wird auch nie ganz weggehen, aber ich kann es zumindest versuchen, irgendwie mit irgendwelchen Tricks wie Fäuste zusammenkneifen oder irgendwas, kann ich versuchen zu ertragen. Das Kind, was ihr habt, das du hast, war das dein Wunsch, ein Kind zu bekommen? Das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite, ich habe es halt auch für meinen Mann getan, weil er hat sich ja auch eins gewünscht. Gewünscht habe ich es mir schon, aber ich habe ja nicht gesagt, also hätte ich gewusst, dass ich diese Diagnose hätte. Es wäre auch ohne gegangen. Ja, weil dieses Kind hat auch auditive Wahrnehmungsstörungen. Wir sind auch bei diesem Kind schon am Testen. Und hätte ich das gewusst... Achso, ist das vererbbar? Bitte? Ist das vererbbar? Das ist, ja, also so wie die jetzt momentan, die sind am Schwanken. Ist es erbbar oder ist es nicht erbbar? Die gehen davon aus. Dass es erbbar ist. Silvana, das war sehr interessant. Wir können sicher noch sehr lange reden. Das ist ja eine sehr schwierige und wie gesagt vielschichtige Erkrankung. Aber ich fand es wiederum interessant, dass du das so klar und offen alles erklären kannst. Das kann nicht jeder Autist. Richtig, das wurde mir auch gesagt. Ja. Ich danke dir sehr für den Anruf und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen Fortschritte auch im Hinblick auf die Therapie mit dem Jungen, mit dem Kind. Okay, vielen Dank. Alles Gute. Ja, tschüss. Silvana, tschüss, ciao. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Wieder unter Menschen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die isoliert waren, aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel aufgrund einer schweren Erkrankung, vielleicht aber auch, weil ihr im Knast wart, vielleicht aber auch, weil ihr bewusst gesagt habt, ich ziehe mich mal eine Weile zurück aus diesen und jenen Gründen und bin jetzt wieder unter Menschen. Und die ganze Sache ist vorbei. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Margit und die ist 59. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo, Domian. Ja, Margit, guten Morgen. Ja. Du hörst mich. Ungewohnt jetzt, dich im Fernsehen zu sehen. Ja, das, hallo. Hallo. So, also, wieder unter Menschen. Ja, das fange ich einfach mal an. Mhm. Was, Problem. Was war denn, dass du nicht unter Menschen warst? Ja, und es geht darum, ich habe meinen Mann gepflegt, ne, bis er gestorben ist. Also letztes Jahr, also nee, vielmehr, jetzt ist Jahrestag, am 3.12. ist er gestorben. Ne, vor einem Jahr. Mhm. Jetzt habe ich meinen Mann aber über 30 Jahre gepflegt. Moment mal, über 30? Moment. Über 30 Jahre gepflegt? Ja. Was hatte dein Mann für eine Erkrankung? Er war Hubschrauberpilot und hat dann durch Alkohol und alles, er hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren. Durch Alkohol? Und dann war er damals im Heim eigentlich, ne? Ja, ich frage nochmal zwischendurch, hörst du mich, wenn ich dich zwischenfrage? Hallo? Okay. Hörst du mich gut, wenn ich dich frage? Irgendwie funktioniert das. Ja, alles ein bisschen zeitversetzt, weil ich habe Handy. Ja, okay. Ja. Dein Mann hat sein Kurzzeitgedächtnis verloren durch Alkohol. Genau. Durch Alkohol, genau. Ja. Und dann ist er auch, also es war dann so, dass er früh pensioniert wurde. Wie alt war er da? Da war mein Mann, er ist mit 66 gestorben, aber da muss ich jetzt gerade zurückrechnen, wie alt er da war. Also ungefähr. So an die 50, ne? Und auf jeden Fall hat er dann damals meinen Sohn sexuell, nee, das war schon früher dann. Moment, da muss ich jetzt zwischenfragen. Ich muss zwischenfragen. Du sagst, du hast ihn 30 Jahre gepflegt. Gepflegt. Ja. Aber mit 50 ist er erst pensioniert worden. Wie geht das? Er war damals schon früh pensioniert, ja. Okay, dann sind wir jetzt mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Erzähl mal weiter. Genau, genau. Und damals hat er eben meinen Sohn, der war 9 Jahre alt, sexuell missbraucht. Und da habe ich ihn auch angezeigt. Und er war dann ein halbes Jahr im Gefängnis. Und es war natürlich ein ganz, ganz schlimmer Schlag für uns alle. Wie lange war er im Gefängnis? Ein halbes Jahr. Nur? Ja. Ja. Und dann ist er wieder zurück in die Familie gekommen? Nee, da war er dann früh pensioniert praktisch von der Bundeswehr. Die haben da auch schon Probleme gehabt, weil er so viel Alkohol getrunken hat, ne? Ja, aber du sagst, du hast ihn so lange gepflegt. Dann gehe ich davon aus, dass du ihn zu Hause gepflegt hast. Das kam dann alles. Das kam dann alles, ne? Wohin ging er denn nach dem Knast? Da war er alleine. Ich habe mich scheiden lassen. Ja, und wieso seid ihr dann wieder zusammengekommen? Und wir sind zusammengekommen. Ich habe ihn dann wieder geheiratet. Wie bitte? Du hast den Mann wieder geheiratet, der dein Kind sexuell missbraucht hat? Er hat ihn... Warum? Also, nee, ja, genau, das ist das Problem. Er hat damals zu mir mal gesagt, Margit, du schenkst dem Staat ein Eigenheim. Damals war mir das natürlich egal, logisch. Ne? Also aber es ging um Geld, gemacht, oder was? Nein. Bitte? Es ging um Geld, oder wie? Richtig, richtig. Mein Mann hat gesagt, du schenkst dem Staat ein Eigenheim. Egal. Und dann habe ich auch erstmal erfahren, dass er bisexuell ist. Das hat er mir damals gesagt. War eigentlich nicht so das Problem, aber natürlich durch das, dass ich erfahren habe, dass er mit meinem Sohn das gemacht hat. Er hat mich jetzt nicht so missbraucht, sondern manuell halt. Ne? Naja, nun gut, das ist ja auch schon schlimm genug, wenn der eigene Vater dem Sohn gemacht hat. Genau, so, jetzt sagst du mir mal bitte, du hast den wieder geheiratet. Ja, standesamtlich nur geheiratet. Also okay, wie alt war der Sohn dann, als ihr wieder geheiratet habt? 13. Das heißt, der Vater, ich rede jetzt mal ein bisschen lauter, damit du mich besser verstehst. Der Vater ist dann wieder zu euch in die Familie gekommen. Genau. Und ist wieder mit dem Jungen der Junge ist mit dem Vater aufgewachsen. Nein, Also nicht direkt, weil mein Mann, der war immer dann im eigenen Zimmer, also getrennt. Ja. Auf jeden Fall. Da war er schon so erkrankt, dass du ihn, ich verstehe das dann mit dem Pflegen noch nicht richtig. Nee, dann hat es wieder nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, so geht das nicht, ne? Und dann war er dann alleine, mein Mann. Er hat alleine eine Wohnung genommen und dann ging er richtig. Also ich finde das eine komische Geschichte. Ich verstehe es alles nicht so richtig. Du heiratest den Mann wieder, der deinen Sohn missbraucht hat. Ja, dann ist dieser das Mann Problem, irgendwann. Wo ich heute mal hab. Ja. Ja, dann ist dieser das Mann. Das war eine reine. Diese Leitung macht mich wahnsinnig. Wir können gar nicht richtig miteinander reden. Mich heute auch, ja. Ja. Im Nachhinein war das dann so, mein Mann war ganz allein. Ich habe seine Schwester angerufen, habe gesagt, mein Mann ist sehr krank. Pass mal auf, Margit, stopp. Wir können nicht richtig miteinander reden, weil du mich nie hörst, wenn ich dazwischen frage. Ich stelle jetzt mal eine Frage und dann kannst du mir vielleicht die Antwort geben. Was genau hat das bedeutet, ich habe ihn so lange gepflegt? Wie war sein Zustand und was musstest du tun? Er hat Krebs bekommen, Mundbodenkrebs. Und das habe ich, natürlich konnte ich ihn nicht alleine lassen, mein Mann. Ich habe mit meinen Kindern geredet. Die haben gesagt, klar, Mami, mach das. Und dann habe ich ihn wieder in die Wohnung geholt. Aber in der Zeit hat mein Sohn eine ganz schlimme Zeit durchgemacht. Er war im Knast. Der Sohn? Mein Sohn, wo mein Mann eben sexuell eben missbraucht hat. Ne? Und das war eine ganz schlimme Zeit. Aber ich habe meinen Mann eben zu Hause gepflegt. Margit, ich glaube, wir können dieses Gespräch nicht fortführen, weil wir nicht richtig miteinander reden können aufgrund dieser schlechten Leitung. Das macht mich ganz wibbelig. Ja, ich finde, ich kann nur mein Unverständnis zum Ausdruck bringen, dass du diesen Mann aufgenommen hast wieder. Ja, logisch, das ist für mich nicht begreifbar. Schade, leider können wir das nicht weiter erörtern aufgrund der Leitung. Mein Psychologe ruft dich jetzt nochmal an, vielleicht könnt ihr dann nochmal mit einer besseren Leitung miteinander reden. Ja. Das tut mir jetzt leid, aber das ist ein großes, irgendein technisches Problem, vermute ich. Ja. Okay. Du legst auf, wir melden uns nochmal und vielen Dank für deinen Anruf. Danke auch, Tschüss. Domian. Ciao. Tschüss. Hannes ist hier. Hannes ist 22. Guten Morgen, Hannes. Ja, guten Morgen, Domian. Du hörst mich gut. Ja, ich höre dich gut. So, das ist eine Wohltat. Hannes, wieder unter Menschen. Genau. Also mein Problem war, dass ich computersüchtig wurde. Und das ging ungefähr 2 Jahre lang, dass ich quasi isoliert in meinem Zimmer abgehangen habe. Wie alt warst du da von bis? Vom 18. Lebensjahr bis zum 20. Was heißt genau computersüchtig? Was hast du getan am Computer? Ich habe Rollenspiele gespielt. Also es fing eigentlich damit an, dass ich die Schule beendet hatte und dann ausgezogen bin. Also einen Abschluss hast du? Einen Abschluss habe ich, ja. Ich bin auch Student. Ich studiere Kulturwissenschaften. Also ich kam dann quasi aus dem Haus raus, also ich bin ausgezogen und da hatte ich mal, ich sag mal, einen größeren Freiraum. Davor hat mich meine Mutter immer noch eingeschränkt, häng nicht so lang vorm PC und so weiter. Und ja, eigentlich war ich auch gar nicht so der Rollenspiel-Fan. Ja. Das hat sich dann aber irgendwie entwickelt, dass ich das eins mal angespielt habe, das kostenlos in einer Zeitschrift mit dabei gelegen hat. Waren das so Rollenspiele, die du, ich habe da gar keine Ahnung von, hast du das mit anderen Leuten, die irgendwo im Netz auch gerade gespielt haben, zusammengespielt? Ja, also das spielen auch andere Menschen, das spielen viele online. Ja. Aber das ist jetzt nicht so das Ding, was einen dann irgendwie da reinreißt. Es ist mehr, dass man quasi immer besser werden will. Man hat quasi Level und es wird immer schwerer, ein höheres Level zu erreichen. Dadurch nimmt es auch immer mehr Zeit in Anspruch, sag mal, ein Level an einem Tag zu erreichen. Das heißt, man hängt dann am ersten Tag, vielleicht macht man noch 5 Level, also wenn man anfängt und denkt sich, ja, ist ja ganz gut. Und dann irgendwann bist du so weit oben, da packst du es nicht mal an einem Tag ein Level aufzusteigen. Ja. Und man will es natürlich schaffen. Ist man, ist man dann per Headset auch sprachlich mit den anderen verbunden oder geht das nur per Chat? Man kann sich natürlich mit den anderen in Kontakt setzen, wenn man will, aber man muss es nicht. Also wie hast du es gemacht? Ich hab's ab und zu mal mit welchen, hab ich mal was zu tun gehabt, mit anderen nicht. Also. Aber die meiste Zeit hast du schweigend vor dem Computer gesessen und hast nur getippt. Genau. Ja. Und ja. Wie sahen denn dann, diese Tage so aus, die du da verlebt hast in den 2 Jahren? Ja, also, wie gesagt, es fing eigentlich erst harmlos an. Also ich war schon Student und ich sag mal, dann habe ich immer in der Freizeit quasi gespielt. Hm. Aber irgendwann war es dann so, dass ich also das Studium auch komplett zu Hause lassen habe. Hm. Und von morgens bis abends einfach durchgesessen habe. Also im wahrsten Sinne des Wortes aufgestanden, PC angeschmissen? Genau, PC angemacht und abends wieder ausgemacht. Was? Also beziehungsweise nachts. Also es ging auch. Zu den schlimmsten Zeiten habe ich vielleicht 3 Stunden Schlaf, weil ich mir dann noch einen Wecker gestellt habe, dass ich möglichst früh wieder an den PC komme. Was hast du so, wie hast du eingekauft oder man muss doch schon mal irgendwelche Dinge erledigen, wie ging das? Ja, ja, das Praktische war eben, dass quasi direkt um die Ecke ein Laden war, da habe ich mir quasi jeden Tag aufs neue Getränkekartons geholt und Chips und Fast Food. Nicht alles Ungesunde, natürlich genau. Fast Food, ja. Irgendein ja. Zeug, ja. Ja. Und was natürlich dann auch immer, das irgendwie mich auch nochmal gefesselt hat in meinem Zimmer war, dass ich nicht raus wollte, weil es mir irgendwie auch peinlich war, wenn mich quasi meine Mitbewohner gefragt haben, ja, was machst du denn so und so, dass ich dann sage, ja, ich hänge den ganzen Tag vorm PC, weil ich hatte ja nichts zu erzählen. Du sagst Mitbewohner, war das eine WG? Das war eine WG. Ach so, ja. da sind ja dann schon mal auf dem Klo oder so, ist ja schon mal jemand begegnet. Ja, aber das wie gesagt, mit denen hatte ich nicht weiter Kontakt. Ich bin quasi schweigend an denen vorbeigegangen, weil ich aber als das anfing, hattest abgelehnt. Du genau, am Anfang als es anfing, hattest du da bestimmt soziale Kontakte, Freunde ja, oder vielleicht eine Beziehung genau. oder so. Wie war das denn mit den Leuten? Es war eigentlich ganz normal. Das was ich auch glaube, ist, dass ich fürs Studium weit weggezogen bin. Und ich hatte quasi dann das ist gar nicht so aufgefallen dann. Bitte? Das ist gar nicht so aufgefallen dann, weil da gar keine nahen Freunde ja, waren. Genau. Mhm. Also es ist gar nicht aufgefallen. Man hat zwar mit den anderen auch immer mal Kontakt. Anfangs bin ich auch noch immer mal in Ferien dahin gereist, aber in den schlimmsten Jahren habe ich nicht mal das gemacht, habe dann irgendwelche Ausreden erfunden, dass ich da nicht kommen kann. Hattest du eine Freundin? Am Anfang? Nee, zu dem Zeitpunkt und nicht. Und natürlich, als es dann schlimmer wurde, schon überhaupt nicht mehr. Nee, und dann also bin ich eigentlich nur davon losgekommen, indem ich den Computer einfach weggegeben habe. Also, das ist ja interessant, das ist ja radikal. Das hast du für dich so entschieden? Das habe ich für mich entschieden, ja, aber natürlich nicht einfach mal so. Sondern, erstmal habe ich gedacht, das kann ich auch so schaffen, aber das ist eine echte Sucht auch. Also. Wer gab dir denn die Initialzündung zu sagen, jetzt ist Schluss, oder was gab dir die Zündung? Ja, also vor allem meine Familie halt. Ach, die haben das dann geblickt, die wussten dann Bescheid? Ja, die haben das dann geblickt, ja. Haben die es geblickt oder hast du es denen gebeichtet? Nee, die haben es dann irgendwann geblickt. Also die haben... weil ich natürlich keine Ergebnisse fürs Studium auch hatte. Und ja, alles. Ja. Da war dann natürlich die Frage, ja, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Da wusste ich natürlich keine Antwort drauf und dann irgendwann musste ich es denen natürlich beichten. Also, die hatten da schon so eine Ahnung dann. Ja, reagiert man da am Anfang nicht ein bisschen aggressiv, wenn die einem dann tolle Ratschläge geben? Ja, klar. Also man sagt ja, dass natürlich, wenn man erwachsen ist oder man denkt, erwachsen zu sein, dann will man natürlich erstmal jeden Ratschlag ablehnen. Ja, klar. Und vor allem auch dachte ich ja, ich kann das auch, das ist kein Problem, das könnte ich aufhören, wann immer ich wollte, aber es war nicht so. Aber was hat dich denn dann überzeugt, dass du gesagt hast, ich muss was unternehmen? Ja, meine Familie hat sich natürlich richtig Sorgen gemacht. Ich habe es dann auch natürlich auch eingesehen. Das war ja kein Zustand, in dem ich da gehaust habe. Mein Zimmer war absolut unaufgeräumt. Hast du dich gewaschen eigentlich in diesen Zeiten? In den schlimmsten Zeiten vielleicht einmal im Monat. Einmal? Das ist ja mal. Einmal im Monat gewaschen? Ja. Ansonsten in den schlimmsten Zeiten schon. Also irgendwann trägt man es natürlich selbst nicht mehr, den eigenen Körpergeruch. Mhm. Dann geht man halt mal duschen schnell, aber das ist ja auch in 15 Minuten getan. Aber man muss auch mal Wäsche waschen, man muss mal die Bettwäsche erneuern und so. Hast du alles nicht gemacht? Das Zimmer sauber machen? Du hast vollkommen versifft gelebt. Ja, so, kann man so sagen. Jetzt nochmal zu dem Rauskommen. Hast du es dann ganz alleine geschafft oder mit Hilfe irgendeines Therapeuten oder eines Arztes? Ein Therapeut war auch, also mit beteiligt. Ah, den hat mir quasi meine Familie, also meine Mutter dann gesagt, ja, das, dann soll ich doch mal hingehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und verstehe, und von dem kam auch der schlaue Ratschlag PC raus. Ja, also er hat gesagt, die meisten, also das war so ein Spezialist dafür, die meisten, die das irgendwie versuchen, die kommen damit von eigentlich nicht weg, wenn sie den PC auch nicht weggeben. Mhm. Aber du also hast es die geschafft. Richtigen Hardcore-Süchtigen kommen davon nicht weg. Du hast es geschafft. Ich habe es jetzt geschafft, ja. Und hast du mittlerweile wieder einen PC? Ich habe mittlerweile wieder einen PC, ja. Braucht man ja als Student auch. Also braucht man, ja. Ohne ist sehr schwer. Das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Das ist natürlich auch immer wieder eine Verlockung, wenn ich irgendwelche solche Spiele sehe, dass ich da nicht zugreife. Bist du mal rückfällig geworden? Nee, rückfällig bin ich nicht geworden. Das heißt, du bist jetzt 2 Jahre trocken sozusagen? Ja, genau. Bist du stolz? Ja, schon. Also ich bin schon stolz, dass ich quasi die Kraft aufgebracht habe, den PC wegzugeben. Also das war schon nicht so leicht. Gute Leistung, ja, finde ich auch gut. Ja. Also das trifft ja im wahrsten Sinne des Wortes dann auf unser Thema zu, wieder unter Menschen. Du warst völlig du warst wirklich weg von den Leuten. Ich war wirklich weg vom Fenster. Wenn man sich 2 Jahre so wegtrainiert hat quasi von den Leuten, ist es dir dann wieder einfach gefallen, so in so normale Kontakte aufzubauen? Ja, neue Kontakte eher nicht. Ich habe mich quasi wieder an die alten Kontakte dran geknüpft. Mhm. Ich bin wieder zurückgezogen. Ach so. Und ja, habe denen dann auch natürlich alles gebeitet. Die haben das dann dann auch Verständnis für gehabt, dass ich... Hast du denn zunächst dein Studium unterbrochen? Während der Therapiephase? Ich war quasi angemeldet an der Uni, aber ich bin nicht hingegangen. Nee, ist mir klar, währenddessen nicht. Aber ich meine, als du dann die Therapie gemacht hast und der PC war weg, hast du da dein Studium für eine Weile unterbrochen? Also weil es sowieso schon unterbrochen war. Also das war schon sowieso unterbrechen. Stimmt, ja, also weiter unterbrechen lassen. Also, ja, genau, also das ist jetzt bereinigt war, ja. Das heißt, der PC wurde dann erst wieder angeschafft, als du dann auch wieder angefangen hast zu studieren. Genau. Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Weil sonst hätte ich... Beziehungsweise habe ich mir noch ein bisschen länger Zeit damit gelassen, dass die Rückfallgefahr nicht zu groß ist. Verstehe. Also ich habe noch größtenteils dann in Bibliotheken oder so gearbeitet. Da gibt's ja auch meistens Computer mittlerweile. Genau, genau. Aber das ist natürlich angenehmer, zu Hause auch Hausarbeiten zu schreiben und so. Klar. Dann habe ich das dann auch natürlich irgendwann wieder angeschafft. Hannes, aber jetzt auch kein Hochleistungsrechner, der jetzt die besten Spiele quasi für mich abspielen könnte. Natürlich, nur das Nötigste. Ja, genau. Hannes, Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Das ist, eine ganz einschneidende Erfahrung. Die war hart für dich, aber ich bin ganz sicher, dass du davon auch Nutzen ziehen wirst im Laufe jetzt deiner nächsten Jahre und des Lebens. Ja. Bin ich ganz sicher. Ja, ich denke auch. Ja, auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf und dass du uns das so offen erzählt hast. Ja, danke auch. Alles Gute. Schönen Tschüss. Abend noch. Dankeschön. Ja, tschüss, ciao. Hanne. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für unser Thema heute Nacht. Wieder unter Menschen. Wieder unter Menschen sagt auch Siegfried, 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Siegfried. Hallo. Bei mir ist Folgendes gewesen, ich bin sehr lange mit meiner Homosexualität nicht zurande gekommen und dann bin ich kaufsüchtig geworden, habe als Buchhalter gearbeitet und habe dann Geld veruntreut und dafür wurde ich eben zu 2,5 Jahren verurteilt. Oh, wie alt warst du, als du verurteilt wurdest? Das ist letztes Jahr passiert. Ich bin erst seit ein paar Wochen wieder draußen. Ach so, das heißt, wie lange warst du dann im Knast insgesamt? Nicht ganz 14 Monate. 14 Monate, wegen Veruntreuung und Betrug und solchen Sachen. Genau, ja. Ja, sowas. Mhm. 14 Monate und, Knast. Und ich habe dann auch einige sehr interessante Erlebnisse gehabt im Knast. Ja, nämlich welche? Und zuerst bin ich in eine Zelle gekommen mit sehr vielen osteuropäischen Häftlingen. Und nachdem die dann mitbekommen haben, dass ich schwul bin, haben sie eben randalieren angefangen und dann haben sie mich in eine andere Zelle gegeben, auch mit einem Tiroler und einem Deutschen. Bist du Tiroler? Und, ja, genau. Ah ja, ich höre es schon so ein bisschen. Also mit einem Tiroler, ihr wart ja zu drei Jungs waren in der Zelle. Zwei Tiroler Jungs und ein Deutscher. Und dann ist es weitergegangen, dann habe ich nach ein paar Wochen eine Arbeit bekommen. Dann konnte ich eben auf eine Einzelzelle ansuchen. Und dann hat es sich unter den Wärtern herumgesprochen, dass ich eben schwul bin. Und was ja keine Besonderheit wahrscheinlich im Knast ist, oder? Ja, ein Wärter ist dann gleich auf mich zugekommen, der hat dann gefragt, wieso ich ihn nicht angebaggert habe. Dann habe ich zu ihm gesagt, weil in erster Linie stehe ich als Polizisten und nicht Gefängniswärter. Und das hat dann, nach ein paar Tagen hat das ganze Gefängnis eben davon erzählt, dass ich als Männer in Uniformen stehe. Obwohl du gesagt hast, dass du nicht stehst. Ja, ich habe eben Polizisten gesagt, aber... Ach so, verstehe. Das haben die anderen dann eben generell umgemünzt in Männer in Uniformen. Und dann ist es so gekommen, ein Wärter, da hat mir extrem gut gefallen und da haben sie uns eben wieder durchsucht und abgetastet. Dann ist der Wärter mit 15 anderen Wärtern zusammengestanden, dann bin ich dann gleich zu ihm hingelaufen und habe dann zu ihm gesagt, was ist jetzt mit Abtasten und Durchsuchen? Er hat dann gesagt, wie bitte? Und ich habe das dann wiederholt und dann seine Kollegen haben angefangen zu lachen. Unser Thema heißt ja wieder unter Menschen. Was... Du hast ja nun doch sehr viele Dinge erlebt da im Knast, also ganz isoliert war es ja nicht. Ja, und dann haben eben die Wärter angefangen zu lachen und haben dann eben Witze gerissen, für wen das die größere Strafe wäre, für den Wärter oder für mich. Dann ist es bei mir so gewesen, ich durfte dann außerhalb des Knastes arbeiten. Ja. Also nicht in Freiheit, sondern in einem Betrieb, der außerhalb vom Gefängnis gewesen ist. Ja. Und da musste ich dann immer mit dem Bus hin und her fahren. Ja. Wohin führt die Geschichte jetzt? Ja, mein Erlebnis vom Gefängnis. Ja, du musstest da mit dem Bus hin und her fahren und dann? Ja, das war kein öffentlicher Bus, sondern da bin ich immer mit Wärtern zusammen gewesen. Ja. Und da haben sie dann auch ab und zu Schwulenwitze gerissen eben. Ja. Und dann ist eben wieder der eine Wärter vor dem Bus gestanden und der hat dann eben gesagt, ich soll einsteigen. Dann hat er gesagt, wo soll er jetzt hinsitzen? Habe ich zu ihm gesagt, er kann ja gerne neben mir sitzen, ich beiß ihn schon nicht. Und dann ist er eben eingestiegen und hat dann eben gesagt, und was wäre, wenn er es gerne hätte, dass ich ihn beiße? Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, das ist dann was anderes. Und okay, dann hat wieder der ganze Bus gelacht. Okay. Ich würde sagen, wir brechen es hier mal ab. Ich danke für deinen Anruf, Siegfried, und wünsche alles Gute. Danke. Ja. Es gibt ja schon mal Anrufer und schon mal Themen, mit denen ich nichts anfangen kann. Das war jetzt gerade so ein Fall. Tut mir leid, aber es war so. Hier ist Agatha. Agatha ist 28. Guten Morgen, Agatha. Hallo. Schön, dass du da bist, Agatha. Auch zu unserem Thema wieder unter Menschen. Genau. Ja, was ist bei dir passiert? Ja, also bei mir ist es so, also warum wieder unter Menschen, also Isolation, habe ich mich eigentlich aufgrund meiner Essstörung. Deine was? Bei mir so. Essstörung, ja. Also Magersucht. Also bei mir hat es so angefangen, im Alter von 17, da war das alles noch so ein bisschen, also es kam so schleichend. Aber ich hatte halt so eine Extremphase, wo ich mich wirklich, also da habe ich auch studiert und bin dann auch nicht mehr wirklich zur Uni gegangen. Und hatte auch noch einen drogensüchtigen Freund. Und also im Endeffekt war diese Isolation so eine Art Isolation überhaupt von jeglichen Kontakten. Du hast dann nur in deiner Wohnung gelebt und genau, die Zeit zugebracht. Mit ihm dann halt auch. Ja. Und wie lief deine Ernährung zu dieser Zeit ab? Wie hat man sich das vorzustellen? Ja, also ich habe mich eigentlich nur von flüssiger Nahrung ernährt oder dann auch nur so fettfreie Milch mit ganz viel Süßstoff und ein bisschen Molke oder sowas. Wie abgemagert warst du? Ja, also ich meine, ich bin 1,68 groß und meine Tiefphase waren so 40 Kilo. Das ist schon heftig. Noch so, ja, das ist schon heftig, aber... Wie lange hat diese Zeit, diese Isolation dann in dieser Erkrankung und dann auch quasi bei dir zu Hause angehalten? Ja, also die wirkliche so war 2 Jahre. 2 Jahre. Ich komplett. Das heißt, du hast es gerade gesagt, du warst da auch Studentin, hast aber dann gar nicht mehr studiert. Das hast alles genau, ruhen lassen. Also ich bin eigentlich auch gar nicht mehr zur Uni gegangen und habe dann aber auch viel Sport gemacht. Also ich bin auch immer joggen gegangen und so. Also ich bin schon rausgegangen, aber halt nicht irgendwie in Kontakt. Aber immer so Sachen, die man alleine machen kann. Also Laufen genau. beispielsweise. Genau. Aber du hattest da noch deinen Freund, der drogenabhängig war. Richtig. Und also ich denke, also das hat auf jeden Fall auch damit zu tun gehabt, weil ab einem bestimmten Grad, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt so seine Krankheit jetzt auch überhaupt nicht, ich kann da nicht drauf eingehen und überhaupt nicht beeinflussen, habe ich mich halt ganz stark wieder in die Magersucht so richtig reingesteigert, weil es halt für mich dann natürlich so eine extreme Kontrolle war und sowas wie, okay, alles gerät aus den Fugen. Hat er denn, ihr habt zusammen gewohnt in einer Wohnung. Genau. Mhm. Ja, ja, also er hat auch eine Ausbildung in der Zeit gemacht und wir haben uns sozusagen ineinander, voneinander isoliert. War dir das währenddessen klar, wie du lebst und wie krass du lebst im Grunde? Nein, eigentlich nicht. Also das war nicht so richtig. Also zu mir ist das dann auch nicht vorgedrungen. Ja, also wenn er auch irgendwas gesagt hatte von wegen, was mit mir los ist, dann habe ich natürlich immer gleich gelacht und gesagt, na ja, also bitte greif dir doch mal an deine eigene Nase, ja. Mhm. Also von daher bin ich da nicht weitergekommen. Mhm. Also was war für dich das Schlimmste, wenn du jetzt rückwirkend darüber nachdenkst? Was war das Schlimmste für dich in dieser Isolationszeit? Also das Schlimmste war wirklich, dass ich geistig zu nichts mehr fähig war eigentlich. Also ich war weder, dass ich lachen konnte, also ich war so völlig isoliert auch von mir und meinem eigenen Körper. Mhm. Also so komplett von meinem ganzen Bewusstsein. Ich habe gar nichts mehr gespürt irgendwie. Mhm. Und ich konnte nicht mal mehr so eine Seite lesen oder so. Ich konnte mich auf gar nichts mehr konzentrieren. Es war wirklich so... Was hast du denn den ganzen Tag über gemacht, außer mal laufen gegangen? Naja, mein Tag war natürlich extrem geplant. Also ich hatte jegliche Uhrzeiten exakt geplant. Also wann ich was trinke, wann ich wo laufen gehe, wann ich welche Übungen mache. Also so ein richtig extremer Tagesablauf, der dann natürlich... komplett, also da darf auch nichts schief gehen. War die Isolation so stark, dass du in dieser Zeit vielleicht sogar an Selbsttötung gedacht hast? Naja, also nicht wirklich. Ich meine, es sind schon öfters mal so Gedanken, dass man halt nicht mehr leben will, aber jetzt so richtig, dass ich mir da irgendwas in die Wege geleitet hätte, das nicht. Nee, also das hatte ich nie. Aber so, wenn man so, ich sag mal, so tief gesunken ist in so eine Isolation hinein und auch in eine solche Erkrankung, ist das Herauskommen, Hannes hat es ja ein bisschen gerade auch beschrieben bei seiner Computersucht, ist das Herauskommen immer extrem schwierig. Wie hast du es geschafft? Also es ist schwer und es ist auf jeden Fall ein anhaltender Prozess und ich würde auch nicht sagen, dass ich da jetzt so komplett wieder ganz draußen bin. Also wenn ich daran zurückdenke, wie ich da vor der Krankheit war, der Mensch bin ich auch nicht mehr, ja. Also ich bin nicht mehr so die lockere, lustige, wo ständig da unter Leute, also früher habe ich das auch total geliebt, so eigentlich war das eher das Gegenteil. Also ich habe ständig Leute um mich rum gebraucht. Du bist jetzt 28. Wann waren diese zwei harten Jahre, wann waren die? Vor zwei Jahren. Also vor 2 Jahren bis jetzt oder waren die vor 2 Jahren zu Ende? vor 2 Jahren, als ich mich dann von meinem Freund getrennt habe und eine Ausbildung angefangen habe. Ah ja, dann ging es bergauf. Genau, dann waren so die ersten Konfrontationen. Also die erste Konfrontation war wirklich Schule, dass ich dann zum ersten Mal wieder in so eine Klasse musste und da hatte ich auch richtige Panikattacken und sowas und habe mich ständig aufs Klo versteckt. Mhm. Warum Schule? Du sagtest, dass du Studentin bist. Genau, also ich habe quasi nach dem Studium noch eine Ausbildung angefangen. Ach so, ah ja. Hast du das alles dann ohne Therapie geschafft? Genau, also das war nämlich so, dass ich quasi diese Ausbildung, Ausschreibung gesehen hatte. Das war eine Fotografieausbildung. Mhm. Und ich habe mich halt schon früh dafür interessiert und hatte mich halt dafür beworben, habe es aber dann ganz vergessen gehabt und war eigentlich auch schon dabei, eine stationäre Therapie anzustreben. Mhm. Und dann kam so diese Einladung irgendwie zum Vorstellungsgespräch, hatte das schon wieder ganz vergessen. Könnte man sagen, dass diese Einladung und daraus resultierende Ausbildung dann deine Therapie war? Genau, also ich stand richtig vor dieser Entscheidung, okay, gehe ich jetzt in diesen Kokon von wegen in der Therapie oder versuche ich vielleicht jetzt so aktiv mit diesem neuen Weg irgendwie da rauszukommen, weil später musst du ja eh wieder. Und da hast du dich für entschieden. Und das finde ich super. Wie geht es dir heute mit deiner Esserkrankung, deiner Essstörung? Ja, also ich arbeite halt immer daran. Es ist halt immer wieder eine Reaktion wie Angst, ja. Also dass ich mich dann oft wieder da so ein bisschen zurückfalle. Aber es ist so ein bisschen. Wie viel wiegst du denn heute? Ja, also ich habe eigentlich Normalgewicht, so 50, 55 Kilo. Ah ja. Okay, das ist schon dann. Ich kann lesen, ich kann denken. Ja. Das ist wirklich sehr gut. Also ich kann auch. Bist du noch in dieser Ausbildung drin? Ja, genau, ich bin noch da drin, also es geht noch ein bisschen. Und was sind deine Pläne? Was soll dann geschehen? Ja, also ich will eigentlich schon in der Fotografie weitermachen. Und mal sehen. Also immer Stück für Stück. Natürlich. Ja, aber ich sag dir, das ist doch ein tolles Erfolgserlebnis, dass du das aus eigenen Stücken geschafft hast. Finde ich ganz, ganz toll, wirklich. So wie du es gerade beschrieben hast, warst du ja wirklich ziemlich am Ende schon. Ja. Und das dann durch so eine Entscheidung und so eine Aktivität zu schaffen, ist schon eine tolle Leistung, wirklich. Kann ich dich nur ermutigen, weiterzumachen? Ich glaube, das Erfolgserlebnis wird dich auch beflügeln, weiterzumachen. Weil das Leben, was du jetzt führst, ist ja ein viel schöneres und besseres Leben als vorher. Ja, also es ist auf jeden Fall ein bewussteres, ja. Es ist halt, und es ist keine Verschwendung der eigenen Lebenszeit, das war es vorher nämlich. Ja, also das ist, ich bin bemüht, es so zu sehen. Also ich merke, du bist noch mitten im Kämpfen und am Ringen. Aber es ist halt, es gibt keinen Weg zurück. Ne? Mit den Dingen, mit den Erfahrungen, die man halt macht, muss man irgendwo versuchen, den besten Weg zu finden. Ja. So, und dafür drücke ich dir wirklich die Daumen, Agathe, dass du das schaffst. Danke. Und dass es weiter bergauf geht und dass du irgendwann diese furchtbare Erkrankung wirklich sehr im Griff haben wirst. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Gerne, tschüss. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, unser Thema. Wieder unter Menschen, hier ist Nicole, hallo Nicole. Ja, hallo. Ja, Nicole, 27 bist du. Ja. Ja. Du warst auch lange isoliert und nicht unter Menschen. Nein, weil ich angefangen habe, also ein Alkoholproblem zu bekommen und ich habe ziemlich viel getrunken und dazu noch Drogen genommen. Ja. Und dann war es irgendwann so weit, dass ich überhaupt nicht mehr außer Haus gegangen bin, nur zum meinen Stoff halt kaufen. Ja, welche Drogen hast du genommen? Speed, Koks, Liquid Ecstasy und Morphine. Also schon die harte Nummer. Ja. Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Du bist jetzt 27? Das ist erst ein Dreivierteljahr. Ich habe dann Therapie gemacht und jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr clean. Ach so. Und wie lange hat diese Phase angedauert? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Ja. Und heute bist du komplett clean? Ja. Also kein Alkohol, keine Drogen, gar nichts? Nee. Ja? Ich habe auch meinen ganzen Freundeskreis gewechselt und ja. Was machst du jetzt? Machst du beruflich irgendetwas? Nee, im Moment, ich habe meine Tochter erst wieder bekommen, weil die wurde mir weggenommen, weil ich gekokst hatte, aber da habe ich noch nichts getrunken. Und jetzt habe ich die bekommen, aber leider bin ich gerade wieder in der Klinik wegen Depression. Zurzeit? Aha. Ja. Du hast das Kind bekommen, habe ich gerade nicht richtig verstanden, während du in dieser Drogenphase warst. Nee, das habe ich schon davor bekommen. Davor bekommen, ach so. Ja. Wie bist du überhaupt da reingeraten in diese Drogen- und Alkoholphase? Ja, das Kind war halt irgendwie unruhig, hat nicht mehr richtig geschlafen. Und dann habe ich mir halt durch Kollegen Koks besorgt, damit ich immer wach bleiben kann. Und das ist ja verrückt. Du hattest vorher keinerlei Erfahrung mit Koks? Doch, das schon. Das schon. Aber ich habe es ja nicht regelmäßig gemacht. Du hast wegen des Kindes, damit du wach bleiben kannst, Koks genommen? Mhm. Das ist ja irre. Damit ich mich um sie kümmern kann und nicht immer nur müde war. Ja, wie absurd, ne? Von heute aus, von außen betrachtet. Wie hast du das denn finanziert? Kokain ist ja nun gerade nicht billig. Ja, ich habe halt meine Leute, wo ich das manchmal umsonst krieg. Also ich habe einmal gezahlt und den Rest habe ich einfach umsonst gekriegt. Um welche Gegenleistung? Keine, ohne Gegenleistung? Ja, nicht ganz. Was war denn das für eine Gegenleistung? Sex? Ja, nee, mit denen mal essen zu gehen oder Party zu machen. Also das war eine Person, das war so ein Geschäftsmann und der wollte, also Sex gab es mit dem nie, immer nur Party oder... Ach so. Mhm. Ja. Als du angefangen hast, wie du es gerade beschrieben hast mit dem Koks, wie alt war das Kind da? Ein paar Monate? Nee, da war es anderthalb. Ach schon anderthalb. So, aber dann, wie du gerade gesagt hast, kam dann auch noch Alkohol dazu. Ja, dann bin ich halt in die Klinik gekommen, weil ich Selbstmordversuch gemacht habe. Und durch die Probleme habe ich dann ab und an mal was getrunken, bin auf die Station für Alkoholabhängige und zum Entzug gegangen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der hat mich richtig da reingebracht. Wieso hast du hattest ja da ein Kind bekommen, war das, nur kurz gefragt, war das ein Wunschkind? Ja, von meiner Seite, ja. Von deiner Seite aus. Und gab es einen Kontakt zu dem Erzeuger des Kindes auch zu der Zeit noch? Ja. Ich war ja mit dem verheiratet. Warst du glücklich mit dem verheiratet? Nein. Aber du warst mit dem zusammen? Ja. Als du mit dem Koksen auch angefangen hast, da wart ihr noch... Nee, da waren wir schon getrennt. Ach so. Also hatten wir schon getrennte Wohnungen. Weil ich gerade fragen wollte, wieso du dir, obwohl du da ein Kind hattest und hohe Verantwortung zu tragen hattest, warum wolltest du dir das Leben nehmen? Ja, weil sie halt dann weggekommen ist in eine Pflegefamilie. Ach so, das war der Auslöser. Ja, genau. Und dadurch wurde es dann immer noch schlimmer. Dann ging es mit dem Alkohol. Wie viel Alkohol hast du immer so dann konsumiert? 2 bis 3 Flaschen Schnaps. Boah. 2 bis 3 Flaschen? Ich war meistens irgendwie weg. Boah, also. 2 bis 3 Flaschen Schnaps am Tag? Irgendwelche Wodka, Korn oder irgend sowas? Nee, Klarer. Klarer, naja gut, Korn ist klarer. und dazu dann auch noch Drogen? Was so kam. Ja, also wenn ich ein bisschen weniger getrunken habe, so dass ich doch kapiert habe, dann habe ich schon gekifft oder so. Und auch ein bisschen Koks. Ja. Durch was ist dann der Umschwung passiert? Ja, weil ich gemerkt habe, so geht's nicht. Und weil man mir jetzt einen Betreuer anhängen will und weil ich halt meine Tochter wieder haben wollte. Also, da war die Tochter schon der Impuls zu sagen, ich muss was in meinem Leben ändern. Ja. Kann man sagen, dass die Tochter dir das Leben gerettet hat? Ja, auf jeden Fall. Kann man wahrscheinlich sagen, wenn du so weitergemacht hättest, wärst du vor die Hunde gegangen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt bist du ein Dreivierteljahr aus der Klinik draußen. Mhm. Und wie fühlst du dich heute? Abgesehen, du sagst, du hast wieder eine Depression, aber so körperlich meine ich. Eigentlich ganz gut. Also manchmal kommt halt noch der Suchtdruck, aber ich weiß jetzt, wie ich damit umzugehen habe. Was machst du, wenn du den Suchtdruck bekommst? Was tust du dann? Ja, ich versuche mich abzulenken oder ich tue dann extra noch was mit meiner Tochter unternehmen oder... Aber die ist doch im Moment nicht bei dir, ne, die Tochter? Doch, die ist schon wieder bei mir. Ach so. Seit 2 Monaten lebt sie wieder bei mir. Verstehe. Also das ist doch ein großes Glück für dich. Ja. Aber dennoch, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, leidest du schon unter Depressionen zurzeit doch noch? Ja. Bist du da in Behandlung? Ja, ich bin gerade hier in der Klinik. Achso, du bist in der Klinik. Und, ja. Und das Kind ist bei dir in der Klinik? Nee, das Kind ist bei meiner Nachbarin. Oh, also, alles kompliziert, Nicole, ne? Ja. Aber ich hoffe mal, dass man dir jetzt in der Klinik gut helfen wird. Und ich glaube, das Größte hast du schon überstanden und geschafft. Das war das dickste Problem, was du da bewältigt hast. Auch an dich Gratulation. Auch das ist eine große Leistung. Danke. Dann mach weiter so. Mach es für dich und mach es vor allen Dingen für dein Kind. Ja, damit du ein Vorbild bist für das Kind und damit du gesund und stark an der Seite deines Kindes stehst. Das ist so wichtig jetzt im Leben. Ja, auf jeden Fall. Gut, Nicole, danke für deinen Anruf und alles Liebe wünsche ich dir. Jo, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Marita. Marita ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Marita. Was war bei dir los? Ja, hallo. Was war bei dir los, dass du lange nicht unter Menschen warst? Bei mir ist viel los gewesen. Also ich habe das Problem, dass ich vor 10 Jahren Tinnitus gehabt habe. Ja. Und ich habe mir immer noch so, ich weiß nicht, ich habe 80% links und 20% rechts. Und durch meine Partnerin habe ich ja wieder unter die Menschen gefunden. Wie lange warst du denn fern von den Menschen? 4 Jahre. 4 Jahre. Und der Hauptgrund war der Tinnitus. Ja, ich konnte nichts mehr sehen, ich konnte nichts mehr hören, ich konnte nichts mehr. Ich habe bloß die Türe zugemacht, wenn ich daheim war und. Aber du konntest mit den Augen, du konntest schon noch sehen, oder konntest ja, du, ja, du konntest schon mit den Augen schon, aber übertragenen Sinne. Jetzt, ja, genau. Ich habe dann einfach bloß die Türe zugemacht. Es kam keiner rein, es hat mich keiner mehr irgendwie ansprechen können oder weil dich das wahnsinnig gemacht hat, dieses Geräusch im Ohr. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe links habe ich das Klingeln und rechts habe ich das Rauschen. Ja. Und das zum Vereinbaren war für mich also ganz schlimm. Ja. Und damit umzugehen ist noch was ganz anderes. Aber jetzt muss ich leise sein. Ich bin gerade im Krankenhaus. Ach, du bist im Krankenhaus? Wieso bist du im Krankenhaus? Ich haben sie festgestellt, dass ich einen Gehirntumor habe. Ach du lieber Himmel. Und was wird da jetzt passieren? Ich werde morgen früh operiert. Du wirst morgen operiert. Ja. Hat dieser Gehirntumor eventuell, gibt es da einen Zusammenhang mit dem Tinnitus von damals? Das konnten sie nicht sagen. Oh Mann, bist du aufgeregt? Hast du Angst vor morgen? Ja. Ja, das kann ich verstehen. Weiß man was über diesen Tumor, ob das ein bösartiger Tumor ist und wo er liegt und so die... Was? Nein, das haben sie ganz schnell festgestellt und haben bloß gesagt, ich muss jetzt auf jeden Fall, muss ich operiert werden. Und schnell, so schnell wie möglich? Ja. Jetzt ist ich hab also dadurch Sprachstörungen und hab Motorik, also der Druck am kleinen Horn und ja, geht auf die Nervenkanal, Wasser und so. Haben die Ärzte dir denn gesagt, dass eine gute Chance besteht, wenn die Operation gut läuft, dass du wieder gesund wirst? Ja. Ja. Nicht richtig, oder? Ist wie, ja, normal wie kleiner Schlaganfall. Also hast du eine sehr harte Zeit hinter dir durch die Isolation durch den Tinnitus und jetzt der Gehirntumor. Ich habe wieder zurückgefunden. Wieder zurückgefunden ins Leben und jetzt die Erkrankung. Jetzt wieder. Seit wann hast du da diese Probleme mit dem Kopf, jetzt die ganz neuen, aktuellen Probleme? Ist immer auf Migräne behandelt worden. Bitte? Ist immer auf Migräne behandelt worden. Ist auf Migräne behandelt worden. Und das war falsch. Einer hat nachgeschaut. Und jetzt ist es herausgekommen. Wir haben meine Partnerin hat mich ins Krankenhaus gesteckt. Weil ich dann nicht zuschauen konnte. Ja. Marita, pass mal auf, meine Sendung ist gleich zu Ende. Du hörst vielleicht die Musik. Jetzt verspreche ich dir, dass wir alle, die wir jetzt hier zusammen sind und zuhören und zuschauen, ganz fest die Daumen drücken morgen für die Operation, dass die Operation gut verläuft und dass dir geholfen wird. Wir wünschen dir von Herzen alles, alles Gute und sind bei dir. Und jetzt legst du mal auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Ja. Ja. Alles Liebe. Tschüss, tschüss. Tschüss, Marita. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik Alina Marquis. Wir sind morgen wieder da, Freitemennacht, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.